Wir waren lange weg. Ja, das stimmt. Das war ein langer Weg. Ja, das stinkt. Jetzt sind wir wieder da. Das ist wahr. Und wir... Geht nun reißen Bitches auf, denn das geilt uns richtig auf. Paper Jam grüßt alle, die ganz schön real from the street und ein wenig zurückgeblieben sind. Paper Jam, die unvergleichlich männlich herbe Show. In der aktuellen Show werden die vitaminreichen Moderationen und verstopfungsverhindernden Einspieler durch die folgenden Seelenchatcher erbarmungslos unterbrochen. Bob Dylan. Die Band ohne Anspruch. Next 86. Das Soundforschungslabor Dortmund. Ref One. Real Eyes. Trey High and Prof NYC. Curse. Sick and Wired. Roy X. Tech Up. NR6. MIC. Witch Ray. Stainless. Eden White Mark. Und der Wüstenplanet. Und Amol. Es ist egal, wie knapp es kommt, wie weit wir gehen. Was ist normal in diesem Zoo, in dem wir leben? Ich sag ja, man zerstört diesen Planeten, bis wir uns klar wären, worüber wir reden. Erst einmal sterben, bis wir es verstehen. Es dreimal erklären, dass wir auf falschen Wegen sind. Bullshit, Mann. Es ist kein Leben, Kind im Konflikt mit dieser Welt, im Nonsens mit uns selbst. So abgelenkt, als ich das Bild, so abgedeckt im falschen Licht. Perfekt ist nichts, Reflex von nichts. Luxus wie Crack, mach süchtig. Geh steck, lass alles liegen und flüchte. Krieg keine Luft mehr, meine Fresse in der Pfütze. Ihr drückt mich nur tiefer in Dreck. Wenn ihr wüsstet, was wir müssen, wäre alles halb so schlecht, halb so beschissen, halb so fake. Nicht so verstritten, nicht so viel Stress, nicht so verschieden. Doppelt gerecht, halb so schlecht, halb so beschissen, halb so fake. Nicht so verstritten, nicht so viel Stress, nicht so verschieden. Doppelt gerecht. Das ist der letzte Blues, der letzte Gruß. Ein zerfetztes Hemd, das letzte Moos. Kratz es weg, lass es los, den ganzen Dreck. Heb ihn hoch, der Stein ist halb schwer, wie ihr tut. Unsere Gräber alle leer, aber wir tot. Alles move, bis wir sterben. Der letzte Blues, alles move, bis wir sterben. Der letzte Blues. Der letzte Blues, nur ein Wort gut, kein Ort für Gott. Das Paradies ist weit weg, weit fort. Ich sitze im Dreck, in diesem Loch, in dem ich mich versteck. Und doch verrot, ich hoff, wir schaffen's noch. Am Anfang war's fuck und am Schluss for what. Und langsam wurden wir krank und sick of this world. Und weil es keiner verstand, hat es kein gestört. Nur weil es keiner empfand, hat uns niemand gehört. Ihr habt uns ausgelacht, ihr habt uns getötet. Doch wir haben uns nicht rausgemacht wie Löwen. Ein ewiges Auf und Ab in den Zöhnen. Bis zum Tag, an dem ihr einen Fehler macht. Und dann geht ihr flöten. People, bleibt wach, sie werden uns töten. Wenn wir einschlafen. Das ist der letzte Blues, der letzte Gruß. Ein zerfetztes Hemd, das letzte Moos. Kratz es weg, lass es los, den ganzen Dreck. Heb ihn hoch, der Stein ist halb schwer, wie ihr tut. Unsere Gräber alle leer, aber wir tot. Alles move, bis wir sterben. Der letzte Blues, alles move, bis wir sterben. Der letzte Blues. Da sind wir wieder! Paper Jam ist zurück, back, wie man bei MTV sagt. Und ich bin's auch, was war los? Na gut, ihr wollt's wissen, ich war schwanger. Jetzt ist Richard Christopher aber da, der Kaiserschnitt verheilt gerade, ist ein bisschen scheiße am Sitzen, aber ich schaff das schon. Und somit ist Paper Jam wieder moderierbar. Also, in Spiel. In echt, na, ist es natürlich einfach wahnsinnig schwer, vom Sofa aufzustehen, wenn man das Joypad erstmal in der Hand hat. Na, kennt ihr ja. Naja, hat ja im Endeffekt nur 3 Monate gedauert, ist doch in Ordnung. Moment, ich habe mich gerade ein wenig angesabbert. Links vom Mund. Ja, wartet. Das ist dieses euphorische Sprechen nach vielen Monaten wieder. Ja, ich habe natürlich in der Zeit nicht gesprochen. Wer also? Ne, ich meine, Stimme schonen und so, bin ja Künstler. Okay, also ich mach mal weiter. Das war gerade Bob Dylan mit dem letzten Blues. Und ein Gruß geht raus an Natascha, Ina, Lola, Achim und Micha. Wer und wo auch immer ihr gerade sein mögt, ihr kennt das Spiel. Ruft uns wieder an, wenn ihr euch angesprochen fühlt. Oder meldet zurück, studiofeedback@yahoo.de. Telefonnummer war auch, Moment, das war die 01212 5419 54 170. Ist ja nochmal hier ganz toll gesprochen. Wollt ihr mal so hören vielleicht? Ruft uns jetzt an 01212 5419 54 170. Machtdruck, weißt du gefallen. Egal, nun ja, ich sollte jetzt hier, Mails kamen einige rein in den letzten Monaten. Zum Beispiel, dass ich die Website www.dirtcheacher.devu erwähnen soll. Und wahrscheinlich soll ich auch noch ein paar Leute grüßen, müsste ich mal kurz gucken. Ja, genau. Grüße von Specko an seinen Kumpel Bene, der seine Freundin verloren hat. Besser dran ist Mike, der hat nämlich seine große Liebe, Agnes, und grüßt sie damit. Und ähnlich scheint auch Vriesi zu gehen, der Lena grüßt und dann noch empfiehlt, auf seine Website zu gehen, nämlich vriesi.devu. Das ist allerdings eine ganz böse Seite. Ein diebisches Vergnügen. Corner Mahan hat uns eine CD geschickt. Maham, nicht Mahan. Hat uns eine CD geschickt. Dazu aber ein anderes Mal mehr wahrscheinlich. Ja, jedenfalls ein paar Grüße auch von ihm. Und zwar Claudio und Danilo vom Clan Rock, www.clan-rock.de. Yannick und Philipp, die nicht mit dem Clan Rock in Verbindung gebracht werden wollen. Seid ihr jetzt aber irgendwie, weil ich euch in einem Schwung gelesen habe. Tut mir leid, ganz ehrlich. Felix, Fischer MC, also Felix aka Fischer MC, also known as, oder auch bekannt als, Matze, Leon, Jonas, okay, DJ Löning. So, Julian aka Schemenlord, der nach Corner Mahams Aussage so doof ist, dass man es nicht glaubt. Und die fünf hübschen Mädchen in seiner Klasse. Er lässt allerdings offen, wer das ist. Also übernehme ich das einfach. Chana, Hülya, Jessica, Alba und Bernd. So, und jetzt die Ben und Anspruch mit 1 Euro. Nur bei die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herrscher. Es gibt so manches, was ich noch nicht verstehe. Warum habt ihr alle so viel Geld und ich habe es nicht? Es gibt Millionen Menschen, die in unserem Land leben. Wie wär's, wenn ihr da draußen mir alle mal was gebt? Ich hätt gern ausgesorgt, das ist doch nicht so schwer. Gib mir jeder einen Euro und bald bin ich Millionär. Ich hätt gern ausgesorgt, das ist doch nicht so schwer. Gib mir jeder einen Euro und bald bin ich Millionär. Mein Konto geht es besser, wenn es sich nachher summiert. Und wenn ihr gerade kein Kleingeld habt, dann ist das auch nicht schlimm. Dann gebt mir einfach euer Portemonnaie mit der ganzen Kohle drin. Ja. Ich hätte gern ausgesorgt und das ist doch nicht so schwer. Wie jeder einen Euro und bald bin ich Millionär. Ich hätte gern grow, baby. Yeah, yeah. Es war einmal ein kleiner Junge, mit einer Geschichte. Er hat geweint. Es war einmal ein kleiner Junge mit viel Liebe im Herz. Er hat Musik nie gehört, sondern gespürt für den Schmerz, den er in seiner Seele fühlte, weil er denkt, er sei verkehrt in dieser Welt, weil er andere Wege fährt. Er greift oft zum Stift und erzählt aus seinem Leben. Er schreibt Texte, die Emotionen wiedergeben. Er ist fest entschlossen und vertraut auf Gottes Segen. Doch wenn er gehen will, fängt es immer an zu regnen. Der kleine Junge entwickelt sich langsam zum Mann. Er hat Angst, weil ihn niemand mehr beschützen kann. Er versteckt sich in seiner Seele mit dem Gedanken, dass er es irgendwann schafft, da wieder raus zu gelangen. Er wird älter, das Leben hat ihn jetzt schon gezeichnet. Er setzt sich Ziele im Leben und will sie auch erreichen. Er will weiter schreiben und findet seinesgleichen. Menschen, die ihn verstehen und wissen, was er meint. Wenn er sagt, sein Herz tut ihm weh von all dem Scheiß. Er findet Feinde, die ihn hassen, doch macht den Weg nicht frei für den Krieg, der in seinem Kopf beginnt und der Schrei. Er schreit zu laut, bis er anfängt zu weinen. Er fängt an zu bluten und der Moment ist soweit. Gleich ist alles vorbei, er stirbt mit Schmerz und er schreit. Seine Seele fliegt fort und es tut ihm leid. Er fliegt in den Himmel und geriet in Vergessenheit. Ich sei ein Verlierer und zu nichts wert. Hätte mich langsam verrecken lassen. Vor lauter Kummer und Schmerz. Das Haus ist leider kollabiert. Jam Inside Explosion Germany besucht eure Stars ganz privat, daheim, exklusiv, intim und ganz nah dabei. Erlebt den Glamour, erlebt die Partys, werdet ein Teil der Szene. Paper Jam Inside Explosion Germany bringt euch ganz nah ran. Heute, wir sind zu Gast bei einer knallharten deutschen Hip-Hop-Underground-Combo. Presented by komischen Kopftüchern, die man unter seinen drei Kappen anziehen kann. In the ghetto! Und jetzt live zu einer Songwrite-Session der Hip-Hop-Hey! Brought to you by Ho2. We record your phone calls. Only to our pleasure. Dafür bekommst du von uns drei Handy-Logos im coolen Lowrider-Design gratis. Yo, Homies, kommt rein. Ey, yo, FTH, hast du mal Reime für mich? Ich überleg die ganze Zeit, was reimt denn auf Arsch? Warte mal. Fotze, ne, Ficken, Nasen. Ah, Toy. Ah, ne. Bitches. Nee, sorry, keine Ahnung. Hey, wie wär's denn damit? Wir kicken Reime, wir ficken zwischen die Beine. Ey, ja, geil, Hammer. Und das nächste Mal. Wir schauen hinter die Kulissen vom Wort zum Sonntag. Powered by Paxi und Fixi, dem Nachfolger von Fix und Foxy. Nur hier bei Paper Jam. Stay tuned. Next 86 mit Vergessenheit. Spätestens jetzt nach dem Anspruch. Und Next sollte das alte Paper Jam Gefühl bei euch wieder aufflammen. Oder etwa nicht? Braucht ihr was richtig Bescheuertes? Hier sind Amol mit Impotent exklusiv in der Paper Jam Jam Edition. Ich bin anders impotent, er redet auf mich hoch, denn er ist einfach impotent und entgelogen. Sein Freude klagt die Wäsche nicht bei mir. Mein Freude ist es impotent, er ist impotent und entgelogen. Das sagtest du bereits, alles für Scheiße. Darauf sprach ich ihn an und er sagte, das ist ja eine Scheiße. Scheiße! Eine Scheiße, er ist impotent. Aber wir sind nicht Dankeschön an die Sonderschule Bad Neuheim. Ganz große Sache. Ich sehe eine ganz große Zukunft für die Jungs. Das ist noch handgemachte Musik, nicht so ein weichgemüspülter Kommerzscheiß wie das hier. Ein Quatsch. Hier sind Nina und Dakin vom Soundforschungslabor Dortmund. Wir lieben euch, das wisst ihr. Der schöne Klang, der durch deine Reichweite schallt, schallt. Über mein Kopf, der gegen diese Wärme prallt. Pure Ironie oder Art Strategie. Ton ist es eine Katze. Beim nächsten Ton ist es ein Hund. Beim nächsten Ton ist es ein Kaninchen. Alle 7 Sekunden wird in Deutschland ein Tier bei einem Tierversuch umgebracht. Helfen Sie uns, damit das Morden aufhört. Noah. Menschen für Tiere. Infos und Spendenkonto unter www.noah.de. We get infected with man-made diseases. It's all for the money, hungry, greedy, beady eyes. Feeding lies, seated high above us, giving drugs to our children and mothers. First, by show of fists, how many know Bill Frist? To protect of Eli Lilly, cause they put in preservatives in our vaccines. Now mercury's floating in the bloodstreams of our infants. The effect could be instant. You see, Mercury causes autism, but our people can't sue, cause of Bill Frist's provision in the Homeland Security Act. What's up with that? The truth is he's a criminal, he's admitted it. In fact, he said he's adopted Kansas pets that killed him to dissect him. How could these people elect him? His dad's company directs him. Hospital Corporation of America, let's arrest him and force a confession. Repeat after me, I'm greedy, I abuse those who need me. What moral values? I haven't any. I only sleep at night, thanks if I could dare, cause I'm taking the lives of many just to make a penny. I don't believe in secrets, so peep this. The news is the views of our leaders. You see what they want you believe in. They twist the story for a fucking reason. Issues are issues and news is news, but there's a difference between analyst views and the truth. What's important and what puts the ratings through the roof? Illusions are designed not to see through. Propaganda is a tool they use to keep your views theirs, keep you scared, keep you in control, leave you unaware, lead you to believe that we fight fair. It's all bullshit. We all getting fucked with the short end of the stick, cause they cover Kobe's dick and give you a clip on the budget. America's broke, but Saddam's a big fucker, cause all his people suffer. It's gotta make you wonder who's the biggest sucker. The spin zone just sputters and circles filled with smothered with the help of Big Brother. It's time we uncover the truth from all those who govern us and expose all of these corporate cover-ups. I don't believe in secrets, so peep this. The CIA is more criminal than the street is. The truth is every terrorist we got beef with was trained and funded and equipped by our leaders. Ayo, DC sniper, yo. Government patsy, Osama bin Laden payroll by Bush's daddy. That Iraqi, I remember back in 84, he was on our side of the war. Sounds sketchy, well it ain't nothing new. CIA been in the dirt since the end of World War II. The agency was formed by former agents of the OSS, recruiting war criminals and Nazi scientists. Operation Paperclip is what they labeled it. In the name of our nation, they were doing heinous shit. They continued their experiments, just as sinister. Instead of Jews and Poles, they used the poor and the prisoners. Don't believe it, don't be naive, you need to peep it. It's been declassified, so all you gotta do is read it. Yeah, a lot of files were destroyed in the 70s, but it came out of eventually, an independent inquiry. I don't believe in secrets, so peep this. The fiendish are hungry for that green shit. They corrupt the facts with a well-crafted passage into a corporate battlefield. Yo, capitalism in a tactical vision is so irrational that I see the government taking advantage of a less than passionate political system and making it pivotal that we all consume in fear. Who's the loser here? They don't improve or care. It's all about making loot, dinero, the booty. Afghanistan is ravaged while cats is begging for loosies. Excuse me? My tax dollars don't pay for this Enron Halliburton salary burden, and dollars are being made and death becomes certain. Bush's fallacies will surface, and Cheney's purpose of superfluous movement towards becoming the newest dude is reeks of steaming sewage. They teach us to believe the foolish, but I see right through it. Now I'm looking down the barrel of a gun, son of a gun, son of a bitch. Motherfuckers getting paid, getting rich. I don't believe in secrets, so peep this. Our world's run by global elitists, but we know the lies they teach us and poisons they feed us. Rise up, it's time to be strategic. Controlled demographics, implied polls of the masses provide the power of suggestion. And while the media underplays our tension, you only feel free cause you don't see the oppression. There's no question, we need to show resistance and awareness of malicious plots against us. It's apparent we entrust derelicts to send us to war for bloodlust. It's oil, money, and murder. I love America, I was born here, but every day I'm fighting psychological warfare. The public gets more scared and confused, and if you approach the problem, you're accused of treason. In democracy, truth is the object. We need to teach them that dissent is patriotic. Liberty is what makes this country significant. So if yours is challenged, take a stand and be vigilant. I don't believe it's secret, so peep this. Peep this. Peep this. Peep this. Peep this. Peep this. Peep this. Peep this. Peep this. Peep this. All the challenges I have spoken of this morning require urgent attention and moral clarity. There's a special evil in the abuse and exploitation of the most innocent and vulnerable. Such a danger is allowed to fully materialize all words, all protests, will come too late, too late, too late, too late, too late. Boah, Achtung, das wird lang. Das waren nämlich Real Eyes, Rev One, J-Hi und Prof NYCE mit dem Secrets Remix and IGI Psychological Warfare Mix. Tja, und weil das eben extrem viel zu lang der Titel war, geht's so nicht. Nochmal machen wir das nicht mit. Weiß ich nicht im geringsten, was ich noch sagen sollte. Und machen wir ganz schnell weiter. Wir haben ihn, ja, bei uns live. Also fast. Hier ist Kirsch mit Enttäuschung. Auch wenn ich dieses Mal nur Zeilen schreibe, simpel und leicht, dann ist noch lange nicht der Inhalt auch so simpel und leicht. Es ist nicht leicht für mich zu schreiben, was ich fühle oder denk, auch wenn man meint, es sei ganz anders, wenn man hört, wie ich rap. Doch nur die wenigsten von euch hören wirklich zu, wenn ich sprech, weil ich auch zu den allerwenigsten von euch wirklich sprech. Es ist so schwer, wenn Emotionen dich so verbrennen, dass du flennst und nicht dein Herz mehr überrennen, als dein Verstand es jemals denkt. Wenn deine Hand den Stift anfasst, du fasst zerplatzt, wenn sie schreibt, wenn all die Last dich fast zerreißt nicht mehr weiß, was dir noch bleibt. Und ich versuch so sehr so stark zu sein, versuch so sehr so hart zu sein, versuch so sehr für mich und meine Jungs ständig im Start zu sein. Es fragt mich gar kein Mensch, hier geht's dir gut, hier geht's dir schlecht. Es geht nur darum, ob das, was ich rap, gut läuft oder grad schlecht. Man hat mir oft gesagt, Cousin, bist du on top, werden alle beide sein. Doch kaum bröckelt der Thron, renn alle weg, du wirst alleine sein. Ich hab's gehört und auch geglaubt, doch bisher wusste ich kaum, wie sich das anfühlt, wenn ein Haufen Menschen gehen, denen man vertraut. Ich bin zum Glück nicht allzu daumen, allzu fehlen, allzu gut und auch zum Glück nicht dumm genug, um zuzuhören, wenn ihr ruft. Ich kann spüren, wie Sympathien anderer MCs sich mir entziehen, mit denen ich früher fast verbündet war. Ich dachte, wir wären ein Team. Doch ich kann sehen, worum's da wirklich ging. Es ging dann nicht um mich, es ging um was ich bin und was man mitnehmen kann von meinem Ding. Ein bisschen Fame, ein bisschen Name, ein bisschen Game, ein bisschen Hype, vielleicht ein Feature oder zwei für tausend Schleifen. Doch das hab ich wohl gebraucht zum Reifen, dass ihr die Hand jetzt nicht mehr schüttelt, die euch damals noch gefüttert hat in harten Zeiten. Und warum das war meine Single euch nicht liegt, weil euch mein Album nicht mehr street genug ist für dich und die Peeps, weil ich reifer bin als ihr, geistig weiter bin als ihr, ich Erfolg hab 25 ich und 32 ihr, weil ich ehrlich zu mir selbst und den Fans geworden bin, ich muss nicht mehr den Hustler meme, ich konzentriere mich auf MC, statt dass ihr stolz seid, dass es einer schafft, der eigentlich ist wie ihr, doch ey, was sag ich, ey, ich freu mich, dass ich nicht so bin wie ihr, ich kann leben ohne Drama, Respekt geben ohne Cash, ich kann singen, wenn ich will, trotzdem ist jeder Song ein Smash, es gibt leider Magazine, die das Beef noch untermauern, unterstützen, wenn ihr hatet, um die Auflage zu powern. Jungs, mit denen ich damals down war, leider heute nicht. Wenn du lächelst und mir Five gibst, das bedeutet leider nichts. Seid nicht sauer, wenn ich bitter kling, ihr habt mich so gemacht. Ihr seid der Grund, dass ich fast kotze, auch wenn ich nach außen lach. Ich wollte raus, ihr zieht mich wieder rein. Ich würde so gerne positiver sein, doch nein, es ist mir nicht erlaubt, glücklich zu sein. Und wenn ich depre bin und wieder Lieder bringe, die wie Gebete klingen zum Herrn, in denen ich bitte, dass ihr mich gnädig ist, versteht ihr das als Sieg? Ich bin zurück, wo ihr mich haben wollt. Der ewig kleine einsam in seinem Zimmer eingerollt. So liebt ihr mich, weil ich euch unterhalte und ihr euch freut. Zu sehen, dass ihr Ferrari fahren könnt und ich leider nur Gold. Ihr wollt die Schmerzen hören in Songs, das nennt ihr real, das nennt ihr deep. Denn ihr genießt es, wenn ein anderer Mensch vor Schmerz am Boden liegt. Das befriedigt wohl juristisches Bedürfnis nach dem Leid anderer Leute und die Freude, dass ihr selber das nicht seid. Ihr richtet lieber alles nieder und verbrennt, statt aufzubauen. Und ihr schaut viel lieber herab. Ihr seid nicht stark genug, um aufzuschauen. Und eigentlich ergebe ich mich mit diesem Song, weil ihr den alten Curse zurückgefordert habt und auch bekommt. Hier ist der Curse, der keinem von euch traut, keinen von euch will. Der ganz alleine trauert, Alkohol in Litern, um zu chillen. Der Hass verspürt, Menschen töten will, vielleicht versucht, sich selber umzubringen. Der Curse, der ist so, wie er heißt, der Fluch. Der Curse, der schreibt, um auszubrechen aus der Scheiße dieser Welt, die nur aus euch besteht. Verabscheut eure Weise, ist mir scheißegal, ob ich verliere. Ich wurde geboren von meiner Mama, doch wenn der Kugelhagel trifft, sterb ich genau wie er. Das war Curse mit Enttäuschung. Jetzt geht's weiter mit Sick and Voyage, Back in Time. Und im Anschluss das Projekt Tech Hop NR6 mit ihrem Anti-Pop-Track. Performt von DJ $GW und Kodesh. Aber jetzt erstmal Sick and Voyage. Bitteschön. you will pay the price for my sacrifice. 1 year of my life you did waste. I am strong enough never to wake up top. You have lost to me. Supernatural. Now you feel the lack of confidence. Now you waste yourself. Back in time. Go back in time. You see. My life without you being myself without you. I am free. I don't wish your luck. I don't wish you all fine. I don't wish myself. Back in time. Go back in time. You say you have lost your connection. Now you feel not fine. Now you wish yourself. Back in time. You've lost a connection to me. Now you're feeling not fine. Now you wish yourself back in time. Now you're feeling not fine. Now you wish yourself back in time. Go back in time. You say you've lost a connection. Now you feel not fine. Now you wish yourself back in time. Dummes Gerede den ganzen Tag. Kein Grund mehr, nachdem ich frag. Kein Plan von Musik, vom Leben. Anerkennung aller ist dein Streben. Doch der Sinn deiner Taten verblasst. Und du bist und bleibst ein Popspast. Hab genug vom guten Laune Gelalle. Von der Scheiß, wieder mal Schnalle. Schuppenflechte ist jetzt am Mic. Scheiß Black Eco will wieder Streit. Ich reiß ihm verbal den Kopf ab. Doch er labert weiter sein Kack. Was ihr Flow nennt, nenn ich Erbrechen. Rumstottern durch Vocoder sprechen. Hab genug von Pseudolehrern, die Zeug wie Scheißbeamte labern. Eure Fuck-Meinung fress ich weg, so wie ihr euren eigenen Dreck. Selbstgläubige sind viel glaubhafter und selbst Homo Simpson intelligenter. Es dauert nicht mehr sehr lange, da kriegt ihr die volle Bange. Keiner will euren Scheiß mehr hören und ihr wollt uns hier unten stören. Doch wir wollen kein Nazi-Techno. Luft raus und schnell ab ins Klo. Scheiße zurück zum Producer und was nicht reinpasst in Bullens Mund. Britney, Sascha und Shakira, Bolen, Jacko und Indira, Avril, O-Town, Natural. Ich hasse euch, ich will euch nicht, wir sind Zeugen, dass das Gericht und ihr schuldig. Ob gekastet oder hochgeschlafen, wann werdet ihr jetzt endlich raffen? Ihr bringt es nicht, ihr werdet's nie. Seht ihr denn nicht die Ironie? Pickel fressen, Noobs und Schlimmer haben euch in ihrem Zimmer. Habt ihr mal was drüber nachgedacht, was für eine Scheiße ihr da macht? Alles, ja, alles klingt gleich. Warum seid ihr trotzdem reich? Darauf könnt ihr nichts mehr sagen. Ich kann euch nicht mehr ertragen. Ich weiß, dass ihr das nicht versteht. Bitte, bitte, bitte geht. We'll be right back. soll ja Leute geben, die meinen, Treppengeländer wären eine sinnvolle Anschaffung. Aber sind wir mal ehrlich, Treppengeländer sind ziemliche Versager. Sie können weder Weihnachtskrippenfiguren aus Ikea-Holz schnitzen, noch sind sie in der Lage zu sprechen. Schon mal ein Treppengeländer gesehen, das Geld verdient hat? Na, na, eben. Treppengeländer stehen die ganze Zeit nur rum, nehmen Platz weg und wollen durchgefüttert werden. Sie tragen weder zur Belustigung noch zur Verbesserung des Sexuallebens bei und ihre Lippen sind ungepflegt. Sie haben nämlich nicht mal welche. Also weg mit dem Scheiß, sofort. Für Y-City. Mehrere Blitzer um den Hafen rum. Auch am Flughafen wird's kräftig geblitzt, also Vorsicht. Und Liberty City. Aufgrund eines vergifteten Donuts bei Crazy Joe's sind alle Bullen beschäftigt. Heute wird nicht geblitzt, also keine Angst. Y-City, wir haben Stau auf Starfish Island. Die gesamte Durchgangsstraße ist verstopft, ansonsten stockender Verkehr in Downtown. Liberty City. Sämtliche Autofahrer aus Liberty City treiben sich nun in Y-City rum. Wen wundert das? Kein Stau in Liberty. War irgendwie verhauen, ne? Boah, sollte jetzt so ein bisschen locker, flockig. Kein Stau in Liberty. Fröhlich rüberkommen. War aber verhauen. Kann man nichts machen, oder? Weiter geht's. Paper Jam. U-I-C-E. Weiß Information Center. Und was heißt das E dann? Die Frage hatten wir schon mal. Auch eine Frage wäre, warum sagt der Sprecher View und nicht wie? Tja, dieser Typ namens Uroherd oder so ähnlich scheint sich da ein wenig vergessen zu haben. Egal. Die News. Rückrufaktionen der Paper Jam Folgen 11 bis 13. Betroffen sind nur die Folgen, bei denen die Fahrgestellnummer mit DICK 54 anfängt. Es wird eine sofortige kostenfreie... Vorhin ging es noch voll gut. Jetzt nicht mehr. Kostenfreie Reparatur empfohlen, da sich sonst die Spaßbremse sonst unerwartet lösen kann. Unerwartet. Ich mach mal kurze Pause, gell? So, jetzt aber, oder? Y-Citys Pilotversuch, die Geschäfte nur an einem Tag der Woche aufzumachen, war ein voller Erfolg. Der Sprecher der Händlervereinigung, Scott Wanker, sprach euphorisch davon, dass an dem Tag, an dem die Geschäfte geöffnet waren, dreimal so viel verkauft wurde, wie als an den normalen Tagen. Wie als, ja. Der Tag wird auf Mittwoch festgesetzt, die restlichen Tage bleiben die Läden ab jetzt zu. Die Liberty City News. Powered by the Liberty. Wie aus der Pressestelle Liberty Cities zu hören war, hat man auch hier Pläne für eine Umsetzung in der Weltmetropole. Hier geht man auch einen Schritt weiter. Die Geschäfte werden überhaupt nicht mehr geöffnet und verursachen somit viel weniger Reinigungskosten als sonst. Ein großer Schritt für die saubere Umwelt. Danke, Liberty City. Paper Jam. Die Unruhe-Show mit dem Unruhe-Herz. Ja, ich wollte auch gerne mal nachts unterdrehen, sitzen, schreiben. So ist vorbei. Wie schön die Zeit war gemeinsam, doch leider weiß ich nen Scheiß über das Ding. Das alle Liebe nennen, über das alle Lieder singen. Ich muss mich täglich überwinden zum Rappen und Texten, weil letztlich bin ich es, der die Tracks zu seinem Herz bringt. Der Schmerz, wenn du merkst, was dich eigentlich alles stört. Es verletzt, wenn du checkst, dass du nirgends dazu gehörst. Wie lang hab ich gesucht, wie oft lag ich nachts wach, wie oft hab ich's mir gewünscht und jetzt hab ich all das. Du liegst neben mir im Arm, nebenan laute Musik. Doch wir scheißen auf die Part, weil wir machen eine zu zweit. Jede beneidet mich zwar um dich, doch das macht nix. Zwischen uns läuft ziemlich perfekt. Ja, ich klasse und Schatz, wenn irgendwas nicht passt, ja dann schrei, aber die Antwort sehe ich in deinen Augen. Was soll das sein, ich schlaf neben dir ein, ich wach neben dir auf. Wir haben beide was wir brauchen, wir mit keinen anderen Tausch. Schenken einander Vertrauen, auch wenn die Welt gegen uns ist. Wir zwei gegen den Rest, komm her und ich halte dich fest. Ich schlaf neben dir ein und ich wach neben dir auf. Wir haben beide was wir brauchen, wir mit keinen anderen Tausch. Wir schenken einander Vertrauen, auch wenn die Welt gegen uns ist. Wir zwei gegen den Rest, komm her und ich halte dich fest. Wir sind bei Nacht und Nebel wach und überlegen über das Leben, reden über Probleme und werden sie lösen. Wenn du mal nicht da sein kannst, telefonieren wir tagelang. Ich dachte, wir würden immer zusammenstehen, doch was war dann? Ja, ich weiß es noch genau, Samstagabend 20 Uhr. Du sagst, du gehst heute nicht fort und dann seh ich dich im Buch. Zuerst Schock, doch dann Freude dich zu sehen. Und dann wieder Schock dich zu sehen und dann Hass dich so zu sehen. Denn nicht allein, nein, ich hätte so schreien können. Du und diese Wichse zusammen, wie wir vor kurzem Zeit. Ich konnte nicht weinen, konnte einfach nicht glauben, was ich sehe. Hab mich sofort umgedreht, ihr habt mich doch nicht mal bemerkt. Ich werde sie vergessen, lächeln, aber leck mich. Heute ist mir alles egal, hoffte du verreckst, Bitch. Hätte ich gern zur Rede gestellt, war zu verwirrt. Ging heim, schlief ein mit deinem Bild neben mir. Ich schlaf neben dir ein, ich wach neben dir auf. Wir haben beide was wir brauchen, wir mit keinem anderen Tausch. Schenk einander Vertrauen, auch wenn die Welt gegen uns ist. Zwei gegen den Rest, komm her und ich halte dich fest. Ich schlaf neben dir ein und ich wach neben dir auf. Wir haben beide was wir brauchen, wir mit keinem anderen Tausch. Schenk einander Vertrauen, auch wenn die Welt gegen uns ist. Zwei gegen den Rest, komm her und ich halte dich fest. Wir haben beide was wir brauchen, wir mit keinem anderen Tausch. Ich schlaf zwar neben dir ein, doch ich wach ohne dich auf. Ja, doch ich wach ohne dich auf. Eine neue Nachricht. Erste Nachricht empfangen heute um 21.18 Uhr. Ja, tut mir echt so leid, dass das so blöd gelaufen ist. Und ich verstehe, dass du sauer bist. Bitte ruf mich zurück. Tschüss. Und die Nachricht noch. Nachricht gelöscht. Oh, so ein Mist. Scheibenkleister. Viele Kinder in unserem Land werden ausgegrenzt und gequält auf unseren Schulhöfen und in unseren Kindergärten. Du blöde Müsli-Tüte. Tagtäglich gehen sie durch die Hölle und bis jetzt gab es keine Hilfe für sie. Sie versuchten sich zu wehren. Sesselpupser. Sei mir ehrlich, das kann ja nichts werden. Ey, pass mal gut auf, du Ficker. Nur wir können ihnen helfen. Bestellen sie noch heute das Fäkalbeschimpfungsset. Ey, Fisch, deine Mutter ist Hure. Für Kinder ab 6 Jahren. Ey, ich stelle deine Eier zu Matsch, weißt du? Und dann spritze ich drauf. Helfen Sie Ihren und anderen Kindern, sich ihrer natürlichen Umgebung anzupassen. Pass auf, du Schwuchtel, ich fick deine Schwester. Für nur 6 Euro am Tag können wir Ihnen helfen. Sie bekommen Bücher und Sprachkassetten. Wir bieten Brot an. Wenn nur ein Gramm fehlt, weißt du, fick ich deinen Arsch, Fisch. Geh nach Hause. Rufen Sie jetzt an. 01212-5419-54-170. In einem abgelegenen Stück Land. Draußen in der Wüste leben Menschen, die anderen Menschen die Pausenbrote klauen. Der komische Schwachkopf aus nach 5 im Urwald. Und das Auto, was von Montag bis Freitag immer ab 4:30 hinten am Edeka steht. In einem Spitzenthriller der Extraklasse. Leon, das Rindvieh. Heute Abend 20.15 Uhr auf Hupo. Zieh mir keinen Schuss, versteh meinen Frust und sei leise. Steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders, daran besteht kein Zweifel. Zieh mir keinen Schuss, versteh meinen Frust und sei leise. Ich steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders, daran besteht kein Zweifel. Manchmal steh ich mit dem Scheißgefühl auf, mit dem ich einschlief. Schau in den Spiegel und sag, es gibt keinen, der dich klein kriegt. Ich bin souverän wie Hertha beim Heimsieg. Underground seit den 90s. Doch der Frust frisst mich auf und es muss jetzt raus. Ich hab Wut im Bauch und in meinem Kopf hat sich Blut gestaut. Der Druck weitet meine Adern. Kein Wunder, wenn alle Scheiße labern. Sie kommen leise nah ran und bieten mir einen heißen Acker. Jeder Tag ist gleich, abends denk ich, denn das war's dann. Schlimmer wird's nicht, doch die Luft wird dünner. Zermürbt mich, aber ich werd klarkommen. Es ist immer noch möglich, kein Zweifel. Es ist immer noch möglich, kein Zweifel. Also, sieh mir keinen Stuss. Versteh mein Frust und sei leise. Steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders, daran besteht kein Zweifel. Erzähl mir keinen Schuss, versteh mein Frust und sei leise. Ich steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders, daran besteht kein Zweifel. Diese Straßen sind rau, die Fassaden hier grau. Man kann nicht jedem Arsch noch vertrauen, deshalb schlaf ich mich aus. 10 nach 10 steh ich auf, doch warum überhaupt, frag ich mich auch. Oft geh ich raus und leb mein Leben meist allein schon aus Trotz. Ich steh unter Druck, mein Mittelfinger im Schraubstock. Zu viel, was mich stresst, Geduld hab ich kaum noch. Schrieb die Raps, weil jeder mich voll quatscht. Wie die wissen wollen, was uns beide so stolz macht. Ich weiß, wer ich bin seit dem Bolzplatz und mach mein Ding, sonst macht keinen Sinn. Was soll das auch eigentlich bringen? Würde ich's nicht tun, müsste ich mich anpassen, würd's mich krank machen. Und ich kann einfach nicht alles so nah an mich ranlassen. Also erzähl mir keinen Stuss. versteh meinen Frust und sei leise. Steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders. Daran besteht kein Zweifel. Erzähl mir keinen Schuss. Versteh meinen Frust und sei leise. Ich steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders. Daran besteht kein Zweifel. An alle, die uns Liebe geben. MIC bleibt überlegen. Wir werden uns wiedersehen und neben unseren Brüdern stehen. Hürden wie früher nehmen und alle gemeinsam über die Schwelle drüber gehen. Doch manche Entscheidungen muss man allein tragen. Mal Nein sagen und Schwierigkeiten einplanen. Ich stehe für meinen Namen und meine Familie gerade. Ich verbrachte viele Tage einsam, in denen ich meine Ziele hinterfragte. Ich bin loyal, dank meiner Mutter für diese Gabe. Wenn ich krank war, pflegte sie mich, gab mir Eukal, mille grazie. Nochmal, ich bin dankbar, wer zu euch stehen. Doch manchmal muss man deutlicher werden, ist das so schwer zu verstehen. Also zieh mir keinen Stuss, versteh meinen Frust und sei leise. Steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders. Daran besteht kein Zweifel. Erzähl mir keinen Stuss, versteh meinen Frust und sei leise. Ich steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders. Daran besteht kein Zweifel. Nur stress mich nicht, quatsch keine Scheiße. Ich rap für mich, schreib meine Reime für mich, also bitte seid leise. Wie der Schmerz, den ich nicht zeige, durchbohr mich Blicke wie Pfeile. Wer jeder denkt, dass ich ihn meine, mach ich mir Feinde. Keine Schulter zum Anlehnen, nur meine eigene. Stehst du zu mir oder steh ich alleine? Steh mich im Weg, ich beiße mir ein Stück vom Kuchen ab und gleich noch ein zweites. Für schwere Zeiten, drittes wird verteilt und meinesgleichen. Gehen die uns seit Jahren durch den Scheiß begleiten. Zwischen uns bleibst du malten, aber das Leben geht weiter. Gib mir ein Zeichen und ich steh dir zur Seite. Du weißt ja, aber Alter, erzähl mir keinen Stuss, versteh meinen Frust und sei leise. Steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders. Daran besteht kein Zweifel. Erzähl mir keinen Stuss, versteh meinen Frust und sei leise. Ich steh unter Druck, du stehst unter Druck. Ich steh dir zur Seite in jeder Weise. Ich bin der Hüter meines Bruders. Daran besteht kein Zweifel. MIC, die ich letztes Mal dank zu weniger bzw. gar keiner Recherche Mise genannt habe. Mit kein Zweifel. Produziert von den Beethovens, aka DJ Smallface und DJ Pereth. Die man inzwischen ja auch in der breiten Masse durch den Weihnachtssong von Sido kennt. Davor hatten wir, also mehr an euch, ja? Und ein Beat von Beethovens. Okay, davor hatten wir Shera MC mit Neben dir und nun haben wir eine Überraschung für euch. Petra? Martin? Ich fahr jetzt los zum Supermarkt. Du Mutti, bringst uns was mit? Was mitbringen? Ja, was mit Perversion und was mit Tierquälerei. Und Salmonellen. Aber das sind ja gleich drei Wünsche auf einmal. Das geht nun wirklich nicht. Doch, mit Legebatterieeiern. Denn das ist Perversion, Tierquälerei und Salmonellen in einem. Super Mutti, Legebatterieneier. Noah. Menschen für Tiere. Infos und Spendenkonto unter www.noah.de. Ich sag's dir, Mann, mach mal nach, was der Weidmann dir davor macht. Mann, mach mal nach, was der Weidmann vorgelegt hat. Mann, mach mal nach, das läuft bei dir nicht ganz so klar. Denn der Weidmann ist der König in der Stadt. Hey, yo. Ja, so viel Songs hab ich gemacht, auf jeden Fall näher zu einer Nacht. Nichts hat's mir bis jetzt gebracht, doch ich bleib weiter in der Stadt. Schreib mir wohl bei Tag und Nacht, ich bis er sich Gedanken macht. Hab ohne Ende mitgebracht, Reime, Haus und selbst gemacht. Einer der Liter kommt wie eine Rakete auf euch zu. Er ist kein Liter, denn er schreibt, sonst hängt mal kurz in Nu. Lang bin ich dabei mit meinem Style. Auch wenn ich immer noch ganz tief im Untergrund verweil. Mada, mach mal nach, was der Weidmann mir davor macht. Mada, mach mal nach, was der Weidmann vorgelegt hat. Mada, mach mal nach, das Wort bei denen ich hab so grad. Denn der Weidmann ist der König in der Stadt. Ich sag's dir, Mada, mach mal nach, was der Weidmann dir davor macht. Mada, mach mal nach, was der Weidmann vorgelegt hat. Mada, mach mal nach, das Wort bei denen ich hab so grad. Denn der Weidmann ist der König in der Stadt. Hey, yo. Lang bin ich dabei. Ich sang, schon ein Hit oder zwei. Mada, was geht ab und mada, was wollt ihr denn tun? man Harry niemals rausholen. Gimme die, gimme die Beats, gimme die, gimme die, gimme den Sound. Damit die noch mehr steigen können, damit die Menge noch mehr schauen. Hör doch mal lauter, mach doch mal Feuer darauf, dass die Halle raunt. Darauf wird dann der Abend aufgebaut, hey yo. Mada, mada, mach mal nach, was der Weidmann dir davor macht. Mada, mada, mach mal nach, was der Weidmann vorgelegt hat. Mada, mada, mach mal nach, was läuft bei dir nicht hat so glatt. Denn der Weidmann ist der König in der Stadt, hey yo. Lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang bin ich dabei. Ich lang, lang, lang, lang, lang, lang, lang, schon ein Lied oder zwei. Mada, mada, was geht ab und mada, mada, was wollt ihr denn tun? Denn der Mada, mada, Weidmann, ja man, der will niemals ausruhen. Gib mir die Beats, gib mir den Sound. Damit ich noch mehr schlagen kann, damit die Menge noch mehr schauen. Mada, mada, lauter, mach mal Feuer darauf, dass die Halle raunt. Darauf wird dann der Abend aufgebaut, hey yo. Mada, mada, mach mal nach, was der Weidmann dir davor macht. Mada, mada, mach mal nach, was der Weidmann vorgelegt hat. Mada, mada, mach mal nach, was läuft bei dir nicht ab so glatt. Denn der Weidmann ist der König in der Stadt. Ich sag's dir, mada, mada, mach mal nach, was der Weidmann dir davor macht. Mada, mada, mach mal nach, was der Weidmann vorgelegt hat. Mada, mada, mach mal nach, was läuft bei dir nicht ab so glatt. Denn der Weidmann ist der König in der Stadt, hey yo. Ja, so viel Songs hab ich gemacht, auf jeden Fall näher zu einer Nacht. Nichts hat's mir bis jetzt gebracht, doch ich bleib weiter in der Stadt. Schreib mir ein Wolf bei Tag und Nacht, ich will, dass er sich Gedanken macht. Hab ohne Ende mitgebracht, frei machen. Of my life. This is the drain on life. This is the drain of my life, yeah. Stainless mit Rain, davor Edie Whiteman mit König in der Stadt. All das natürlich nur bei Pepper Jam. Folge 15. Grüße, Grüße an meine Leute in Heidelberg, Speyer, Mannheim, Nonnesheim, Ottersheim, Schwetzingen, Weinheim, Langstadt, Eberbach, Wilhelmsfeld und Hockenheim. Und das ist aber auch echt mal wieder Zeit. Ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Boah, das mussten wir wieder raus hier. Monatelang habe ich geschwiegen. Grausam. Gruß an Studio Katze Slowmo, an die Neuanwärterin, die hin und wieder an unserem Fenster erscheint, und an die Pepper Jam Gemeinde, die gesamte. Die wird zum Glück nicht gesamt an unserem Fenster erscheint. Muss ja nicht sein. Oder? Und auch das endlich mal wieder. Scheißt auf alle, die eure Kreativität blockieren wollen. Scheißt auf alle, die eure Träume schlecht machen, und scheißt auf alle, die euch nach euren Schulabschlüssen beurteilen. All das. Ach nee. All. Scheiße, nochmal. An all die ein kräftiges Geht nach Hause. So, die Tastatur geht langsam den Geist auf hier. Reagiert nicht mehr so schnell. Ich drücke ein bisschen zu stark, glaube ich. Danke an alle, die weiterhin dran geglaubt haben, dass Pepper Jam wiederkommt, die uns geschrieben haben, auf die Mailbox gesprochen. Danke an euch, euer Wille hat gesiegt. Wer auch Musik macht und diese gerne bei Pepper Jam hören möchte, schreibt an uns studiofeedback@yahoo.de. Sowas wie das zum Beispiel V2A Stainless gemacht haben, die wir gerade hören, im Hintergrund noch. Einfach geschrieben und schon sind sie hier. Und dürfen sogar meine wunderbaren, wollte Oscar-Reif sagen, aber es ist ja mir egal, Oscar-Reifen-Moderationen mit dieser höchst ansprechenden Stimme untermalen dürfen. Wunderbar. Okay, Grüße nochmal an alle Artists, die wir es jetzt gespielt haben. Danke an euch. Das war Paper Jam 15, so gut wie zu Ende jetzt. Paper Jam erscheint aber nicht mehr monatlich, muss ich gleich mal sagen. Das haut einfach zeitmäßig gerade auf keinsten hin. Müssen wir mal schauen. Genießt die 15 Folgen bis jetzt. Es wird auch eine Nummer 16 geben, ganz klar. Aber wann das sein wird, ist noch nicht ganz klar. Das ist einfach... Das steht in den Sternen, um auch mal eine wunderbare... eine... Phrase loszuwerden. am Mikrofon war der Unruheherd, also ich. Das war Paper Jam, die Unruhe-Show mit dem Unruheherd vom Unruhe-Network. Drei Unruhe, wunderbar. Checkt unsere neue Paper Jam-Seite. Komplett neu designt, überarbeitet, neue schöne Bilder. Bald auch noch in Arbeit. ich hänge gerade ein wenig. Weil ich habe jetzt, weil ich nicht darauf vorbereitet, was ich sagen will, aber jetzt wollte ich es doch sagen. Also dann halt doch ein bisschen noch Seiten extra über die treuesten und tollsten Paper Jam Artists, wo es nochmal mehr zu erfahren gibt, Interviews und allem Scheiß. Und das aber noch nicht jetzt sofort, aber in den nächsten Wochen, Monaten. Und halt komplett alles neu und wunderbar. Und schaut euch mal an www.paperjam.devu, www.paperjam.devu, paar per Jahr für die Englisch unkenntlich. Egal. Und jetzt lassen wir das Ganze noch ein wenig ausklingen mit dem Wüstenplanet und ihrem Track Der letzte Sommer. Auch das ist uns geblieben. Der Wüstenplanet, haben wir noch einige Tracks. Das heißt, Paper Jam wird auch weiterhin immer ruhig ausklingen. Wunderbar. Wie jetzt auch heute. Am Mikrofon war wie immer der Unruheherz. Das war Paper Jam Folge 15, eigentlich schon wieder ein Jubiläum, kann man sagen. Zündet zu Hause eine Kerze für Paper Jam an. Blast sie wieder aus und wünscht euch was. Wünscht euch das. Wünscht euch ganz viel Geld. Dieses Geld überweist ihr dann auf unser Konto. Und dann werden wir Paper Jam in die ganze Welt verbreiten. Und ihr werdet es auf jedem Radio hören können. So einfach geht das. Da hätte ich nicht gedacht, aber so einfach. Nicht jetzt hier irgendwie große Wunder. Wir brauchen keine Engel, keine Wunschfeen. Wir brauchen nicht mal ein Wesen, das manche Leute Gott nennen. Und nein, wir brauchen nur ganz viel Geld. Ist das nicht wunderbar? Und das habt ihr ja bestimmt irgendwo rumliegen. Also schickt's mal rüber. Ich möchte noch ein letztes Mal, weil mir hat das vorhin so gut gefallen, noch einmal sagen. Ein Gruß an alle Frauen da draußen. Danke, dass es euch gibt. Ah, war schön jetzt, diese Schmeichelstimme. Hm? Und das war's endgültig. Ich bin heute sehr redselig, da ich schon lange nicht mehr geredet habe, wie vorhin schon gesagt. Und wir sehen uns, hören uns bald wieder. Vielleicht sehen wir uns auch. Mal sehen. Es gibt da Pläne. Darf ich überhaupt nicht drüber reden? Nee. Mein Produzent, ja. Der Manager, der ganze Laden hier, unser riesen Pebble Jam Hochhaus, die gesamte Chefetage hat es mir verboten. Ja. So ist es. Also jetzt hier, nachdem ich jetzt den halben Wüstenplanet belabert habe, jetzt immerhin läuft hier schon 2 Minuten, will ich euch jetzt damit alleine lassen. Macht es gut. Besorgt uns so ein paar mehr weibliche Paper Jam Hörerinnen, damit ich auch jemanden zum Grüßen habe. Und wir hören uns bald wieder. Checkt www.paperjam.devo, www.unruhe.devo, alles scheiße24.devo, alle Seiten, die wir halt so haben. Macht's gut. Und noch was Wichtiges, für alle Leute, die die Folge Nummer 14 noch gar nicht mitbekommen haben, dass die gibt, weil die überhaupt noch nicht offiziell irgendwie rausgekommen ist. Diese Seite gibt es, ja, unter anderem auf gta-fanland.de runterzuladen. Wir danken ganz herzlich fürs Hosten dieser Folge. Und wahrscheinlich demnächst auch noch mehr Folgen. Dankeschön. Besucht auch diese Seite gtafanland.de. Macht's gut. Das war's nun endgültig. Noch 3 Minuten und 20 Sekunden für euch vom Wüstenplanet. Macht's gut. Noch ein kurzer Einwurf. Liebe Rocco-Liebhaber, verschont unser Gästebuch. Dankeschön. Meow.